Szene 4. Sieh dir zuerst die Bilder an. Du hast dafür 6 Sekunden Zeit. Heute bist du dran. Ich hab doch gestern erst geholfen. Du? Klar, ich hab den Rasen gemäht. Ich mache heute nichts mehr. Und ich will jetzt Fernsehen. Das geht nicht. Ich schaue erst das Fußballspiel zu Ende. Das dauert noch eine halbe Stunde. Also gut, aber danach hilfst du in der Küche. Und ich helfe Mama jetzt gleich. Na gut, ich helfe ihr nach dem Spiel.